sie Untergrund, tiefe Bässe, große Augen, raven so, als gäb's kein Morgen, alle drauf, keine Sorgen, abgerannt, dreckig Fenster, so brauchen wir unseren Keller, Decke tropft, Nase läuft, der Stoff ist schnell, die Beine schneller, die Station hast, damit kannst du Großbände ausklopfen, wir tanzen so lang, bis wir von dem Sound kommen, Nexus und Inhibitor besetzen heute den Posten, Stuff zum Genießen, feinster Techno aus dem Osten, die Herzen rollen und es klatscht, schau sie an, sie wird nass, der Mutterhaube lang gemacht, an die Kitter Banana, Schräglage, Ekstase, Techno bleibt der Weltsprache, alle Leute fratzen, Fasching ist die Strom in der Luft, Nexus und Inhibitor besetzen heute den Posten, Stuff zum Genießen, feinster Techno aus dem Osten, die Herzen rollen und es klatscht, schau sie an, sie wird nass, der Mutterhaube lang gemacht, an die Kitter Banana, Schräglage, Ekstase, Techno bleibt der Weltsprache, alle Leute fratzen, Fasching ist die Strom in der Luft, erst geil, wenn's die ganze Nacht hängt, für uns alle schonen muss, ich shepherd und es wummert, jeder Kick geht in die Fresse, Sonnenaufgang heizt die Party an und ist längst nicht ihr Ende, haben Power 14 Werte auf, ein Schlag getankte Nasen, Der Mutterhaube lang gemacht, an die Kitter Banana. Schräglage, Ekstase, Techno bleibt ne Weltsprache. Alle Leute fratzen, Fasching ist die Strom in der Luft. Erst geil, wenn's die ganze Nacht hängt, für uns alle schonen muss. Es scheppert und es wummert, jeder Kick geht in die Fresse. Sonnenaufgang heizt die Party an und ist längst nicht ihr Ende. Haben Power 14 Werte auf, an stark getankte Nasen. Raver drang noch wie am ersten Tag, trotz all den Jahren. Nexus und Inhibitor besetzen heute den Posten. Stuff zum Genießen, feinster Techno aus dem Osten.